Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 282. Ich habe noch gar keinen Namen dafür, ja, aber vielleicht, wenn das Küken fliegen lernt, ja, das ist gut. Ach, das ist mir so spontan eingefallen, denn das passt zu dem Thema heute. Ich spreche mal die Inbox, Mail-App an von Google. Dann gibt's jede Menge News wieder. Ja, da halte ich mich aber heute mal ein bisschen kurz, denn bei der Community war ein bisschen mehr los diesmal. Ja, das freut mich natürlich sehr. Und natürlich wieder die App da. So, was hat's denn jetzt mit Google Inbox auf sich? Ja, Inbox ist Flücke geworden. Naja, fast Flücke geworden. Ja, aber man kann es schon benutzen. Ja. Und was passiert? Die Schreie im Internet. Oh no. Google will Gmail abschaffen, der Himmel fällt uns auf den Kopf, ja, und noch weitere Aberglaube. Also zunächst mal, Google wird Gmail abschaffen. Ja, das ist ein Fakt. Also wenn etwas sicher ist, auf der Welt, im Universum, dann die Gewissheit, dass Gmail nicht mehr existieren wird. Irgendwann jedenfalls nicht mehr. Das steht fest, denn definitiv ist kein Dienst für die Ewigkeit. Und im Computer- und Softwarebereich ist der Begriff Ewigkeit, naja, ziemlich kurz, sagen wir so. Und deswegen wird's also früher oder später wird Gmail abgeschafft werden. Ist jetzt Inbox der Hinweis darauf, dass Gmail abgeschafft wird? Nein! Natürlich nicht. Wie kommt man nur auf solche Ideen? Wie der Name schon sagt, Inbox. Ja, es ist eine neue Art der Inbox. Ja. Und natürlich ist das momentan eine richtige Konkurrenz zu Gmail. Ja. Und wie das dann letztendlich aussieht, ob Gmail dann gefressen wird von Inbox, optisch, ja, oder umgekehrt, das kann nämlich auch passieren, das ist ja noch gar nicht raus. Also Inbox könnte durchaus einfach nur das neue, naja, sagen wir mal, Verwaltungssystem tatsächlich der Inbox sein von Gmail, ja, oder umgekehrt. Ja. Momentan ist es ja so, dass Google Mail für die Benutzer, die mit Inbox schon gearbeitet haben, ja, und dieses nutzen, wird also automatisch der Dienst umgeleitet, oder man wird zumindest gefragt, ob er umgeleitet werden soll auf Gmail. Das habe ich auch ausgewählt. Schon seit geraumer Zeit ist es bei mir so eingestellt. Und zwar, wenn man dann also Google Mail aufruft, dann wird man automatisch auf Inbox weitergeleitet. Aber bei Inbox selbst ist ein Punkt auf der linken Seite, im Web zumindest mal, ja. Das kommt gleich noch jetzt zu der Android-App, was da Sache ist. Ich rede jetzt erstmal nur vom Web. Und da kriegt man dann eben unten einen Link angezeigt zu Gmail. Das öffnet dann ein neues Fenster und man hat tatsächlich sein Gmail, auch wenn man ausgewählt hat, dass man automatisch weitergeleitet wird auf Inbox. Und offenbar wissen die Leute bei Google, warum sie das machen, ja, ganz klar. Die Optionen beim Schreiben von E-Mails sind ein bisschen knapp gehalten bei Inbox im Web. Da fehlen meiner Meinung nach einige Funktionen. Deswegen ist es überhaupt der einzige Grund, warum ich tatsächlich, wenn ich eine Mail schreibe, dann normalerweise, sei denn es ist eine kurze Antwort oder so, wechseln hier mit diesem Link auf Gmail, weil dort kann man nämlich Emojis einfügen, was bei Inbox nicht geht. Und man kann auch Google Fotos Bilder direkt einbinden, ohne die hochzuladen. Ja, auch das geht bei Inbox nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und ich weiß nicht, was die Entwickler bei Inbox denn zurückhält, das zu tun. Ja. Diese Funktion zu Inbox hinzuzufügen. Ich kann es nicht sagen. Aber Früher oder später, denke ich mal, wird das kommen. Die Nutzerstimmen werden das immer lauter und vor allem bei den Emojis ist es mir vollkommen unverständlich. Übrigens, Emojis werden heute auch noch ein weiteres Thema sein. Warum jetzt das mit Inbox ausgerechnet in die Computernachrichten letzte Woche gekommen ist, ist mir genauso ein Rätsel, denn diese Funktion mit der Weiterleitung, wie gesagt, die benutze ich schon seit etliche Wochen, ja, ich glaube sogar schon seit 2, 3 Monaten ist das, glaube ich, schon so, ja. Und ja, das ist eigentlich so keine große Neuigkeit, ja. Vermutlich, naja, braucht die Presse jetzt nach diesem Google Plus Skandal, ja, der dann eben jetzt tatsächlich gemacht wurde, ja, um es mal so das so stehen zu lassen, ja. Ihr wisst ja schon, was ich davon halte. Ja, dass dann eben hier wieder was Neues gesucht werden muss und naja, Gmail ist ja einer der bekanntesten Dienste weltweit sehr stark genutzt und ja, was würde natürlich da mehr Klicks bringen, als wenn man hier die Nutzer von Gmail verunsichert, ja, und schreibt, dass sie vielleicht bald einen neuen E-Mail-Account brauchen. Ja, genau, ist natürlich vollkommener Humbug. Auf dem Android-Gerät habe ich Inbox jetzt schon längere Zeit laufen, ganz einfach, weil es eine unglaubliche Verbesserung ist. Man kann gar nicht mehr von normaler E-Mail sprechen. Ja. Es ist mehr, es ist ein Erinnerungssystem, eine Verwaltung, eine Sortierung, eine automatische Sortierung übrigens, die funktioniert sogar in Europa. Ja. Und das finde ich besonders schön, das gefällt mir. Es integriert sich super gut auf Google oder zusammen mit Google Now. Ja. Und somit hat man vor allem was, wenn also wenn Pakete anstehen und so weiter, hat man doch durchaus ein rundum schönes Paket. Die Darstellung ist auch sehr, sehr gut, die und auch schnell. Ja, die Oberfläche wirkt modern, aufgeräumt und effektiv. Man hat wenig Optionen. Das ist ein Nachteil meiner Meinung nach. Ja. Und sowohl auf dem Gerät als auch im Web hat man keine Möglichkeit, sogenannte Templates zu benutzen. Und das ist eben auch für, zumindest für den täglichen Report, den ich schreibe. Ja, da brauche ich meine Vorlagen. Oh, anders, da geht's nicht. Auch Blogger nutzen zum Beispiel Vorlagen, weil man kann übrigens per Mail auch wunderbar bloggen, ja. Nur da ist es schon gut, wenn man seine Vorlagen hat, wo man dann einfach noch Bilder einfügen muss, etc. und gut ist. Das ist nicht schlecht. Und deswegen ist eigentlich Templates ein unverzichtbares Teil oder ein unverzichtbarer Teil von mir für E-Mails. Ich arbeite dran, hier das mit Tricks rüber zu bekommen auf Inbox, ja, aber momentan ist das noch nicht so gut zu machen, weil die HTML-Track-and-Drop-Einbindung auch gerade in den Kinderschuhen steckt bei Inbox, ja. Also wie auch immer, man muss ganz klar sagen, dass Inbox auf jeden Fall die Zukunft der Mail darstellt. Auch andere Anbieter gehen den Weg, vielleicht nicht ganz so radikal simplifiziert. Gibt's das Wort überhaupt? Simplifiziert, ne? Also nicht so radikal vereinfacht, ja. Ja, um es einfach zu sagen. Wie jetzt Google macht mit Inbox, aber durchaus sieht man solche Managementsysteme wie Pilze aus dem Boden sprießen, ja. Und komischerweise ist es immer bei Google heißt dann, ja, aber die scannen ja die Mails. Ja, die Mails werden immer gescannt, zumindest wenn man ein wirksamer Antivirenschutz und Malware-Schutz hat, dann wird immer gescannt. Aber ja, und wenn andere das tun, dann heißt es, oh, eine unglaubliche Funktionssteigerung der Mail, ja, der Mail-Funktion bei Google heißt dann, ja, die scannen die Mail. Ja, genau. Egal, da halte ich mich jetzt nicht mehr länger auf mit den Chaoten. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Richtung ganz klar überall schon gesteckt ist. Und dass es vielleicht bei Google schneller geht als bei anderen, das wäre mal wieder was, ja, nachdem ja normalerweise jetzt in den letzten Monaten oder eigentlich schon im ganzen letzten Jahr, ganzes Jahr 2015, wurde eigentlich gezeigt, dass Facebook ja momentan die Akzente setzt und dass die immer wieder neue Sachen machen, wo alle anderen hinterherziehen und Google momentan so ein bisschen stagniert mit Neuigkeiten. Ja, ich kann es auch nicht verstehen, ja. Wenn Facebook was Neues macht, dann heißt es in der Presse, wow, Wahnsinn, Facebook hat eine neue Funktion, ja, oder ändert den Dienst, damit es besser wird. Und wenn Google auch nur die geringste Kleinigkeit ändert, dann heißt, das ist das Ende von diesem Dienst, weil ja Google jetzt das macht und das hat Google so gemacht. Um Himmels Willen, was machen jetzt die User, die das andere gewohnt sind? Also, egal was Google macht, wird es in der Presse negativ dargestellt. Und bei anderen Firmen, ja, nicht nur Facebook, wird das alles positiv dargestellt, wenn da was Neues gemacht wird. Kein Wunder, dass Google die Schnauze voll hat, irgendwie was Neues zu machen. Ja. Vor allem in Europa, weil da werden die nicht nur von der Presse hier beschimpft oder wird hier Panik verbreitet von der Presse. Nein, dann heißt auch gleich noch wegen Datenschutz pipapo, bei allem malt man dann schwarz, weil es ja total in ist, auf Google zu bashen. Ja. Ansonsten. Ich weiß nicht. Jetzt verrenne ich mich doch wieder in dem Thema, ja. Google-Bashing, aber darum geht's ja eigentlich nicht. Fakt ist, Inbox ist geil. Um es mal deutlich zu sagen, ja. Und es ist absolut nicht für jedermann geeignet. Weil, wenn man sich E-Mail vorstellt als sequenzielles Abarbeitungsmedium, ist Inbox und die Mail der Zukunft nicht mehr das, was man braucht. Ganz einfach. Was ist. Man denkt auch immer, ja, wenn es heißt, ja, das ist die Zukunft der Mail, dann denkt man, nein, die will ich aber nicht. Ja, ich will meine Mails nacheinander abarbeiten, sequenziell, so wie ich schon immer war. Ja, wie das überfüllte Postfach, das vollgestopft ist mit Werbung und unwichtigen Briefen und super wichtigen Briefen, ja, dass man aufmacht und es quellt über, man wird erschlagen morgens von der Post, ja. So will man das haben. Dann wird man das auch so haben können, denn das alles basiert auf einem ganz einfachen System, nämlich dem Mail-System, dem POP- bzw. IMAP-System. Und da hat sich bis jetzt im Grunde auch nichts geändert und es wird sich wohl so schnell auch nichts ändern, außer dass vielleicht ein paar Sicherheitsmechanismen mehr eingeführt werden. Und das war's. Also wer sein uralt E-Mail-Client, was weiß ich, der sich anfühlt wie 1990, kann er weiter benutzen, kein Problem. Nur für die Leute, die dann eben mehr haben wollen und die E-Mail auch noch anders nutzen wollen als neues Medium und die Mail quasi transportieren wollen in die Zukunft, die werden dann eben solche Sachen wie Inbox nutzen, Mailchimp ist auch einer von diesen Diensten, ja, und viele, viele andere, die es da eben gibt. Und deswegen wird Gmail abgeschaltet werden, nämlich ganz einfach dann, wenn es nur noch die Leute gibt, die sich an die uralten Fassungen festklammern und sagen, nein, Mail ist für mich etwas, wo sequenziell, altertümlich abgearbeitet wird. So wie es schon auch passiert ist, ja, mit anderen Diensten. Wo dann Google gesagt, okay, wir machen diesen Dienst nicht mehr für ein paar, und das ist halt wenig, ja, ein paar hunderttausend Menschen, das ist zwar sehr viel, ja, aber für Google ist das dann halt wenig und irgendwann ist dann diese Grenze erreicht und ich weiß nicht, ob die in einem Jahr, in 2 Jahren, in 5 Jahren oder vielleicht sogar erst in 10 Jahren erreicht ist. Vielleicht als Trost, Gmail wird bei den Business-Apps sicherlich noch weiter vertreten bleiben, denn es gibt Verträge mit Firmen, die quasi verbindlich Google Mail beinhalten. Und das heißt, Google kann, wenn die jetzt die Verträge jetzt heute ändern würden, ja, dann müssten die mindestens noch 5 Jahre Google Mail anbieten. Ja, es sei denn, es wäre technisch nicht machbar, aber das ist ja unwahrscheinlich. Ja. Oder Google würde pleite gehen. Ja. Das ist vielleicht schon wahrscheinlicher. Ja, ja, Leute, Technikfirmen können von heute auf morgen kaputt gehen. Auch das sind Realitäten, die sich vielleicht endlich mal die Leute besonders in Europa stellen müssen. Ja. Nichts ist für die Ewigkeit. Ja. Vielleicht wird Gmail länger leben als viele Nutzer. Ja, und das meine ich jetzt also mit von natürlichen Standpunkt aus gesehen. Vielleicht gibt's Gmail ja noch 20 Jahre, ja, aber wenn so ein Nutzer 70 oder 80 ist, dann erlebt er vielleicht das Ende von Gmail nicht mehr, ja. Tut mir leid. Wir sagen immer alles, immer ewig und wird's das geben, aber ja, also spätestens so eine Generation, ja, wird es dann wohl nicht überdauern. Ja. Viele Sachen, was wir heute haben, werden wir zu unseren Lebzeiten dann nicht mehr haben. Das werden wir noch sehen, dass die dann verschwinden. Ja. Und das ist ja nichts, das ist ja auch nichts Großes. Wir machen das immer nur zu etwas Großem. Ja. Aber die Entwicklung wird weiter und die wird auch die überrollen, die sich dagegen stellen. Die Entwicklung wird weitergehen, ganz klar. Man kann sie vielleicht aufhalten. Das ist dann immer so ein schlimmer Part, ja. Und das kann dann auch schwerwiegende Konsequenzen haben, auch wirtschaftliche Konsequenzen. Das hat man auch gesehen, wie die Firmen in Europa probiert haben, in den 80ern, 90ern, die Entwicklungen im Computerbereich, vor allem in den 90ern dann, Ende 90ern, als das Internet dann aufkam, wie die sich dagegen gestemmt haben und gewehrt haben und dann wurden die überrollt und deswegen ist der Grund, warum es heutzutage die großen Firmen alle in den USA, in Japan, in Asien sitzen und die IT in Deutschland bestenfalls noch von ihrem Ruf lebt, ja, und hier keine Konkurrenz zu Google und Co. zu bieten hat. Ja. Das ist die traurige Wahrheit. Man kann sich eben nicht gegen eine Entwicklung stellen. Man kann nur mitmachen und versuchen, das nach seinen Ideen weiter zu verbessern. Ja. Ja, vielleicht hätten wir dann das europäische Google, das sogar funktionieren würde. Ja, wer weiß? Ja, keine Ahnung. Eureka hätte das heißen können, ne? Aber selbst da waren sie zu langsam und jetzt gibt's schon so viele Projekte mit Namen Eureka, dass man das abhaken kann. Ne? Naja, egal, was soll's. So, damit ist mein Zukunftsrant abgeschlossen. Ja, ich hoffe, die Presse fängt sich dann noch mit dem Thema Inbox. Schon muss ich da noch öfters drauf rumreiten. Ja? Da habe ich eigentlich gar keine Lust dazu. Aber ich komme mal zu den News. Ja, da wäre zum Beispiel erstmal die Entwicklung von neuen Prozessoren, ja, die ich auch schon angesprochen habe. In letzter Zeit machen immer mehr Hardwarefirmen ihre eigenen Prozessoren, immer mehr Handyhersteller. So zum Beispiel hatte das letzte Mal, als ich darüber berichtet habe, LG einen neuen Prozessor angekündigt, den sie in neuen Geräten verwenden möchte. Ja. Google hat Anstalten gemacht, dass sie ins Hardware-Geschäft bei der Herstellung von Prozessoren und sogar bei der Herstellung von Handys einsteigen werden. Jetzt hat ZTE angekündigt, ja, oder sogar eine Zahlung erhalten von 73,8 Millionen US-Dollar, ja, von dem Chinese National IC Industry Investment Fund. Ja. Und damit werden neue eigene Prozessoren hergestellt, die konkurrieren sollen zu den herkömmlichen ARM-Prozessoren von Qualcomm und MediaTek. Und damit wird noch ein weiterer Handyhersteller eigene Prozessoren anbieten. Das ist auf der einen Seite ist es super gut, weil dann die Entwicklung eben voranschreitet. Es werden neue Technologien eingesetzt. Ja, vielleicht gucken dann die Leute auch oder müssen mehr weniger auf Megahertz-Zahlen gucken. Ja, wobei das ist, ich glaube, das ist nicht möglich, das dann Leuten nochmal aus den Köpfen rauszubringen, nicht nach Megahertz zu gucken. Das ist genauso wie bei PS, ja. Je mehr PS, desto besser. Ja, das ist natürlich vollkommener Humbug. Und genauso ist es auch bei den Handys. Je mehr Megahertz, Gigahertz, desto besser. Auch vollkommener Humbug. Wenn eine andere Prozessorarchitektur eingesetzt wird, ist die Gigahertz-Zahl zum Beispiel vollkommen nichtssagend. Ja, ein 2 Gigahertz Prozessor kann, oder ein 1,5 Gigahertz Prozessor kann viel, viel schneller sein als ein 2,2 Gigahertz Prozessor, weil der eine ganz andere Technologie haben kann. Ja. Also ist es schon mal gut, weil es nicht alles aus einem Topf genommen wird, und das wird nämlich die Entwicklung ziemlich stocken. Da wird sich auch keiner mehr so richtig anstrengen. Da gibt's noch 2 Hersteller und die, ja, machen dann eben so mal ein bisschen langsam, ne? Aber wenn dann neue Player eben auf den Markt kommen, die wollen dann natürlich was vorzeigen, und dann wird hier alles ausgeschöpft, was geht. Auf der anderen Seite kann es schlecht sein, weil es da eventuell zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann. Besonders bei der hardware-nahen Programmierung könnte man gar nicht meinen zuerst auf dem Handy. Das soll ja alles schön in geordnete Bahnen laufen. Ja, aber dann braucht nur so eine Firma wie Rockstar zu kommen. Die kümmern sich einen feuchten Kehricht um irgendwelche APIs oder Programmkonventionen, Richtlinien. Die programmieren einfach den Prozessor. Boom, die programmieren die Hardware und sagen dann, okay, das läuft auf dem Handy, auf dem Handy, auf dem Handy. Fertig, die anderen gucken in die Röhre. Boom. Also da sehe ich da sehr große Probleme in Zukunft eventuell drauf zukommen, weil die Prozessoren zwar weitestgehend hardware-kompatibel sind, aber wenn die dann ja eben nicht hardware-kompatibel, sondern weitestgehend software-kompatibel sind, es gibt ja einen Software-Layer hinter der Hardware, aber im Prozessor, aber da muss man ganz klar sagen, das wird ein paar Probleme geben. Man hat es ja gesehen auch bei der Intel-Plattform und ARM-Plattform. Intel hat ja einen eigenen Prozessor-Typ entwickelt für Android-Geräte beispielsweise. Da muss dann schon einiges beachtet werden. Und es ist nicht so einfach zu sagen, ja, da laufen alle Programme. In der Regel laufen alle Programme, aber eben nicht alle Apps. Das ist eben mal ein Fakt. Also da wird in der Zukunft noch einiges Positives und ich denke aber auch einiges Schlechtes hier dabei rauskommen. Naja, muss mal schauen, wie das wird. Ich bin aber gespannt. Jetzt auch noch Emojis, geräteabhängig. Ja, das ist leider etwas, was Google sogar offiziell jetzt gesagt hat, bei den neuen Nexus-Geräten. Die neuen Nexus-Geräte werden demnächst ein Update bekommen mit neuen Emojis. Und also ich finde, Google muss unbedingt etwas tun. Gerade das Thema Emojis. Für manche ist es unwichtig. Ja, ich weiß, es ist für viele ein Hassthema. Aber für die, und das kann ich hundertprozentig bestätigen, für die absolute Mehrheit der Nutzer sind die Emojis wichtiger als der Text. Weil da Gefühle ausgedrückt werden können. Und das ist äußerst wichtig, vor allem bei Chats, ja, aber auch in E-Mails, sind oftmals ganz schlimme Missverständnisse entstanden. Nur weil man an einer Stelle keinen Emoji gesetzt hat. Ja. Und das hat sich jetzt glücklicherweise durch die Smartphones ein bisschen gebessert. Die werden nämlich genutzt wie verrückt von den Leuten. Ja, manchmal ist sogar, ihr glaubt's nicht, die Emojis ein Kaufgrund für ein Handy, welche Emojis vorhanden sind. Und Apple hat gerade wieder in den letzten Monaten gepunktet, weil die immer wieder neue Emojis eingeführt haben und diese auch noch prominent, sagen wir mal, prominent darüber berichtet haben, ja, und erwähnt haben. Und die sehen auch tatsächlich ganz gut aus. Ja, da kann man nichts sagen. Und das ist für viele schon ein Grund zu sagen, nee, nein, beim iPhone, das sind hübschere Emojis, ja, das ist einfach schönere Unterhaltung. Das ist nämlich das. Ihr lacht, aber es ist wirklich wahr. Ja, das ist wirklich wahr. Ihr glaubt's nicht. So funktionieren Menschen. Ja, ganz einfach. Die Masse möchte das haben. Und ehrlich gesagt, ich möchte es auch haben. Bin zwar normalerweise nicht so der Massenkonformist, ja. Eigentlich mehr so der Nonkonformist, ja. Aber was Emojis betrifft, ja, ich will Emojis, denn ich nutze die dermaßen heftig, ja, bei ein paar hundert Chatnachrichten am Tag, da gibt's eigentlich kaum eine, die nicht mit Emojis, zumindest ein paar, drin enthalten sind. Das erspart so viel Erklärungen, ja, ich hab's auch selbst schon mal ausprobiert. Da können zwei Emojis, können fünf Nachrichten ersetzen. Und mehr. Manchmal sogar ganz Riesen ersetzen. Und ja, was wird angekündigt? Hiroshi Lockheimer himself hat es also gesagt, dass es bei den Nexus-Geräten nächste Woche, Start nächste Woche, neue Emojis geben wird. Ja? Unter anderem auch ein Unicorn, ein richtiger Löwe und auch eine Grabbe. Ja? Die schwitzt offenbar. Und das hat auf Twitter natürlich sehr viel Resonanz hervorgerufen und natürlich auch in der Presse, ganz klar. Und da sieht man aber auch schon, welchen Stellenwert die hat. Ja? Und tatsächlich haben dann auch wirklich welche geschrieben, zum Beispiel, ja, ein neuer Grund, ein Nexus-Gerät zu kaufen. Ja, wunderbar. Aber Google hat ein Problem. Erstmal, die können doch nicht hingehen und können sagen, auf Nexus bezogen. Das ist eine Frechheit, sowas geht nicht. Ich weiß, das ist die Google-Plattform, aber so geht das nicht. So kann man das nicht machen. Ja. Vielleicht will da Lockheimer andere Handyhersteller ein bisschen unter Druck setzen mit sowas, aber es muss doch klar sein, dass diese Emojis, wenn die auf Nexus-Geräten funktionieren, das nützt doch keinem Menschen was. Tut mir leid. Also, wie viele Nexus-Geräte, beziehungsweise wie viele Nexus-Geräte, die dieses Update bekommen. Ja, ich glaube nämlich, das hat was mit dem Marshmallow 6.0.1 zu tun. Da komme ich gleich noch dazu. Wie viel Prozent haben denn ein Nexus-Gerät, für die dieses Emoji-Update geben wird? Weiß nicht. 2%, 1%, ja. Aber ich bin ja Optimist, sagen wir mal 4%. So 4% von den Menschen haben dann ein Nexus-Gerät. Und die 4% chatten nur mit den 4% mit Nexus-Geräten? Eben nicht. Da guckt keiner drauf. Ja. Hoffe ich jedenfalls. Hier, also momentan habe ich kein Nexus-Gerät, ja, ganz einfach wegen dem Preis ist mir zu teuer, ja, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Ich habe jetzt ein Sony-Gerät, ein wichtiger Chat-Kontakt hat ein Samsung S4. Samsung S4 wird niemals das 6.0.1 Marshmallow bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Was passiert denn jetzt? Ja. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt einen Nexus, würde da das die neuen Emojis nutzen. Was würde da passieren? Verkrutzte Dateifetzen, also diese Zeichenfetzen da, wo man dann sieht, oder die falschen Emojis? Möglich, ist nämlich auch schon passiert, dass dann jemand die falsche Emojis gesehen hat. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was dann passieren kann. Ja. Ja. Und tja, das ist wirklich ein großes Problem. Jetzt haben die anderen Hersteller dann, die sitzen da natürlich auch auf dem Trockenen. Kann man nur hoffen, dass die alle schnell nachziehen mit diesen Emojis. Wie sieht's aus mit Hangouts? Wurde nicht erwähnt, ja. Hangouts hat ja eigentlich seine eigenen Emojis. Sogar meines Wissens nach unabhängig von der Betriebssystemversion. Ja, wenn ich das richtig weiß. Ja. Sieht jedenfalls so aus. Wenn ja, dann Wie ist denn das da? Wurde nichts davon gesagt, ja, für nächste Woche. Ja. Also, Google muss unbedingt was tun. Erstmal müssen die dafür sorgen, dass solche grundlegenden Sachen, und dazu gehören die Emojis eben, grundsätzlich auf alle Handys verteilt werden. Das heißt, das muss raus aus dem Betriebssystem, das muss rein in ein Overlay, ja, so wie es auch gemacht wurde, zum Beispiel mit mit dem integrierten Browser. Ja, mir fällt gerade nicht der Name ein von dieser Routine, die da aufgerufen wird. Ich glaube, WebView oder sowas, ich weiß nicht genau. Dass man die ausgelagert hat, und die kann dann permanent geupdatet werden, verbessert werden, egal welche Plattform, welche Betriebssystemversion, welcher Handyhersteller. Und das ist äußerst wichtig, gerade bei den Emojis. Was soll denn das? Ja? Jetzt haben wir geräteabhängige Emojis innerhalb eines Betriebssystems. Ja, die Entwickler bei Apple lachen sich doch tot. Ja, die flippen doch aus vor Lachen. Das gibt's doch nicht sowas. Ja? Also da muss ehrlich was getan werden. Ich bin ja sparsam mit Kritik an Android, aber das muss sich ändern. Da muss was gehen. Android 6.0.1, ja, ihr werdet lachen, als Haupt, Erweiterung sozusagen, ja, wird genannt, dass es neue Emojis geben wird. 200 neue Emojis. 200 neue Emojis, ja. Aber auch hier wird dann gesagt, dass das Android 6.0.1 den Nexus-Geräten 200 neuen Emojis bringt. Ja, soll das jetzt nur heißen, hoffentlich, oder gehe ich davon aus, eben für die Handys, die das 6.0.1 bekommen. Naja, wenn die nicht ihre eigene Emoji-Suppe kochen. Also wie ihr seht, das ist ein totales Chaos und das sind doch nur Emojis. Ein Chaos ohne Ende. So geht das wirklich nicht mehr weiter. Ja. Und ich werde das im Auge behalten. Ich weiß, da ist Chaos vorprogrammiert. Wie die dann kompatibel sind mit alten Systemen. Das sind grundlegende Sachen, die müssen geändert werden. Und ich bin entsetzt, dass es so weit kommt. Emojis sind wichtige Kommunikationsmittel. Ja? Kannst nur immer wieder betonen. Und deswegen sind die auch so beliebt. Und zwar egal auf welcher Plattform. Also, unglaublich, ja. Also ein riesiges Thema. Man kann es kaum glauben, ja, dass mal Emojis so wichtig werden, ja. Ich weiß noch, wo man diskutiert hat, ob man überhaupt diese Smileys da setzen soll, ja, mit dem Doppelpunkt und Klammer zu, ja. Da wurde man früher mal angemacht, ja. Deswegen, ja, was soll denn dieser Kinderkram oder was sollen diese vielen Emojis? Aber es ist heutzutage eben nicht mehr wegzudenken. Vielleicht haben auch einige Leute kapiert, dass es eben ohne Gefühlsausdruck nicht geht. Es sei denn, jemand ist vielleicht ein Weltliteraturautor, der schafft es vielleicht, in einer riesigen Passage seine Gefühle so zum Ausdruck zu bringen, dass so normale Menschen verstehen können. Ja. Und ansonsten empfehle ich statt einen Riesenabschnitt vielleicht einfach nur ein Smiley zu setzen. Das ist es. Andy Rubin, der könnte mal wieder zu Android zurückkommen. Zumindest durch die Hintertür, durch eine neue Firma, die er wohl scheinbar gründen wird oder plant zu gründen. Ja. Wie weit das fortgeschritten ist, das weiß man noch nicht. Ihr wisst vielleicht noch, Andy Rubin ist ja der Vater von Android. Ja, er hat Android entwickelt, er hat Android gemacht, Google hat seine Firma gekauft und er war dann der Chefentwickler von Android bei Google. Und dann 2005 wurde ja dann eben hier alles übernommen von Google und 2013 wurde dann oder hat er Android verlassen und hat eine andere Aufgabe bei Google übernommen, nämlich an einem Robotikprojekt. Ja. Das ist momentan auch nicht so gut gelaufen und somit ist er auch da dann, ja, ich glaube auch ausgeschieden. Ja, ist gegangen sozusagen. Ich weiß nicht, ob das Projekt eingestellt wurde. Ich glaube nicht, aber er ist jedenfalls da nicht mehr dabei. Und jetzt macht er eine neue Firma, ja, die von Playground Global finanziert wird, ja, und 300 Millionen, ja, sollen da zur Verfügung gestellt werden, und das meiste kommt von Google. Foxconn ist aber auch dabei, HP, Tencent und Seagate. Und 2017, ja, soll es dann soweit sein. Ist also noch ganz eine Weile hin. Keine Ahnung, wieso das so lange dauert. Ob das dann jemals stattfindet. Oder ich meine, es sind ja mehr oder minder Gerüchte. Ja. Aber es werden schon Jobs gesucht bei Playground. Ja. Von daher, ich glaube ehrlich gesagt, wie die Leute auf 2017 kommen, das möglicherweise ist das ein Schreibfehler. Ich glaube, das soll 2016 heißen. Ja. Kann ich mir nämlich nicht vorstellen, dass man so weit im Voraus so eine ja, schnelllebige Sache wie Mobiltelefon hier plant. Ja. Und das wird halt wieder im Android-Bereich sein. Es ist nicht schlecht, dann kehrt Andy Rubin zumindest mal wieder zu Android zurück, wenn auch nicht, so wie es aussieht, direkt bei Google, sondern eben über die eigene Firma wieder. Wer weiß, was da noch kommt. YouTube streckt die Fühler nach Filmen und Serien aus. Ja, nach Amazon Prime und Netflix will auch YouTube Red ein Stück von Kuchen abhaben. Von dem Streamen von Filmen und Serien, die vor allem die Serien sind ja sehr beliebt hier durch diese ja, Flatrate-Angebote von Netflix, Hulu, Amazon Prime und so weiter werden die natürlich sehr, sehr stark genutzt. Und das soll jetzt auch bei Google Play Entschuldigung, bei YouTube Red der Fall sein, mit diesem Google Play All Access, das ja sowohl hier das YouTube Red beinhaltet, als auch noch verschiedene andere Dienste. Man hat also alles zusammen und da kann dann eben hier auch Google damit gut rechnen und somit eben auch in dieses YouTube Red Serien zum Beispiel anbieten, eben wie es andere Firmen auch machen. Ja. Und dabei sind die jetzt, gut, ich meine, das ist ein Komplettpaket mit Google Play eben auch, Google Play Music und so, das ist schon nicht schlecht, ja. Aber man muss auch sehen, was natürlich auch Amazon anbietet. Netflix wäre dann ein bisschen teurer als Google, aber Amazon Prime wäre immer noch günstiger, wenn ich sehe, was die alles anbieten in ihrer Flatrate, sozusagen wie zum Amazon Prime. Ja, aber trotzdem, also das wäre so ein Dienst, ja, den würde ich auch abonnieren, YouTube Red. Ja, zumal auch noch die Werbung, die nervige aus den YouTube-Videos dann endgültig verbannt wäre und man da auch eben werbefrei YouTube gucken kann, ja, dann noch Serien und noch Filme. Naja, wäre schön, wenn es denn YouTube Red in Deutschland gäbe. Ganz genau, gibt es nämlich noch nicht. Immer noch nicht. Ist echt Hammer. Tja, was Google aber anscheinend kapiert hat, ist, dass die neuen Nexus-Geräte Werbung brauchen. Wenn man nämlich einen Premium-Preis hat, ja, vielleicht sogar auch ein Premium-Gerät, dann braucht es aber auch eine gute Werbung, die den Leuten sagt, guck mal, wir haben hier ein wertvolles Gerät, ja, das ist nicht schlecht, ja, kostet zwar eine Stange, aber das ist der neue Scheiß, ja. Und genau das will Google jetzt wohl machen, und zwar im TV, tut mir leid, da wo es ist gehört, ja, denn wenn man eben eine Masse erreichen will, macht man das immer noch am besten im Moment noch im TV, ja, auf YouTube, ja doch, auf YouTube wird die Zielgruppe nicht immer erreicht, ja. Und deswegen soll eben hier diese Werbung laufen. Ob das auch in Europa läuft, ist unklar. In den USA soll es jedenfalls laufen. Und vielleicht geht das ja dann. Paradox ist, in den USA ist ja das Nexus 5X und 6P gar nicht mal so teuer. Da liegen die eigentlich sehr gut im Preis. In Europa ist es einfach nur ein teures Stück Technik. Und zwar nicht günstig, sondern teuer. Ja. Aber ja, also hier wäre die Werbung wohl noch eher angebracht. Braucht man dringendst hier. Deswegen spekuliere ich drauf, dass auch in Europa bald solche Werbung läuft. Ja. Sparen, sparen, sparen. Das ist natürlich eine Lieblingsbeschäftigung der Europäer. Ja. Nicht nur der Schotten. Und naja, mit diesen Verträgen, ja, oder im Mobilfunkbereich ist natürlich auch so eine Sache, wenn man da ein vernünftiger Traffic haben möchte, den man eben im Preis mit abgelten kann, da muss man auch öfters mal tiefer in die Tasche greifen, wenn man da nicht genau sucht. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man vielleicht nicht so viel Traffic verbraucht durch Surfen im Internet. Und da bietet jetzt Chrome eine neue Möglichkeit an. Wie ihr vielleicht wisst, hat ja schon seit geraumer Zeit Chrome eine Funktion drin, bei der die Bilder zwischengespeichert werden auf einem Google Cache Speicher sozusagen, auf einem Server. Und dann bekommt ihr eine komprimierte Version dieser Bilder gezeigt, ja. Diese komprimierte Version ist für die Handy-Displays und auch für Tablet-Displays mehr als ausreichend. Ja, das sehe ich hier immer wieder. Man kann auch jederzeit dann natürlich die volle Version oder die ganze Version da ansehen. Wenn man dann aber mal schaut, was eben da so gespart wird, also bei mir sind es momentan 27% Traffic-Einsparung dafür, dass ich das nutze. Ja, also steht auch genau die Originalgröße, wäre zum Beispiel seit dem Zeitraum 417 Megabyte gewesen und nach der Komprimierung waren es eben nur 304 Megabyte. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Aber gerade wenn man zum Beispiel in einem Gebiet ist, wo auch der Empfang schlecht ist, dann hat es nicht nur mehr mit dem Sparen von Traffic zu tun, sondern auch mit der Zeit, die die Seite braucht, um sich aufzubauen. Und manchmal will man nicht unbedingt die Bilder sehen, sondern die Informationen haben, die da drin sind. Selten, aber es ist manchmal so. Und deswegen bringt Google jetzt bei der neuen Chrome-Version die Möglichkeit, die Bilder oder die meisten Bilder zu entfernen automatisch. Und erst dann einzublenden, ja, wenn man auf die entsprechende Funktion tippt, um eben alle Bilder anzuzeigen. Das macht das Internet mobil wesentlich schneller. Bis zu 70% Daten können da gespart werden, beziehungsweise da kann dann eben auch die Seite recht schnell aufbauen, wenn man das eben so macht. Und auf die Idee kamen die zum Beispiel, weil es in vielen Schwellenländern noch recht langsame Verbindungen gibt, ja. Die Schwellenländer wie zum Beispiel Deutschland außerhalb von den Großstädten, ne? Ja. Und so weiter. Dann hat man hier eine Möglichkeit, eben wesentlich besser und eventuell günstiger dann zumindest mal grundlegende Informationen abzufragen von unterwegs. Und das ist eine gute Sache. Also in Indien wurde das, wegen Indien wurde das hauptsächlich gemacht, in Indonesien, dieser Data Saver Mode. Den muss man aktivieren, natürlich, klar. In unseren Gefilden, das ist auch okay, weil da wären viele verwirrt, wenn sie auf einmal die Bilder nicht mehr sehen würden. Aber wer darauf dann oder wer damit Probleme hat mit langsamer Verbindung, der kann das machen. Ja. Es gibt übrigens auch eine Auto-Detection-Funktion. Das heißt, wenn zum Beispiel eine langsame Verbindung erkannt wird, dann wird diese Funktion auch aktiviert, ja, und man kann dann eben durch Drücken des entsprechenden Buttons nachträglich die Bilder erzwingen, aber erstmal wird die dann bei langsamen Verbindungen gar nicht erst geladen, was ich eigentlich auch sehr, sehr gut finde. Ehrlich gesagt, ich würde diese Funktion, ich weiß nicht, ob sie schon aktiv ist, ich habe noch kein Chrome-Update bekommen, werde ich auch nutzen, weil ich oftmals unterwegs bin, bei denen ich letztes Wochenende hatte ich wieder GPRS-Empfang. Leute, GPRS-Empfang. Ja, 64 Kilobit Sekunde. Wow. Horror. Ja, sag ich nur. Da geht gar nichts mehr. Ja. Und da wäre es ja dann doch gut. Selbst bei Edge würde sich das absolut noch empfehlen. Ja, und da würde dann eben diese Funktion anspringen. Sehr gut. So. Da habe ich mich doch wieder sehr stark in den News verzettelt. Adobe Lightroom ist nun kostenfrei erhältlich, ja, nur so viel dazu. Also wer diese Fotobearbeitungssoftware von Adobe jetzt nutzen will, der kann es machen, ist kostenlos zu bekommen. Wer allerdings Daten abgleichen will zwischen PC und Smartphone, der muss dann auch wieder einen so einen Subscription-Plan machen, ja, muss also da ein Abo abschließen. Pixel C wird vermutlich am 8. September zu haben sein für 499 Euro. Ich hoffe, der Preis stimmt. Das wäre schon mal nicht schlecht. Oder heißt es für $499 nur in den USA? Tja, das könnte natürlich auch sein. Und bei uns haut's wieder rein. Aber ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen. Auf jeden Fall wird der kommen. Ich werde dann auch nächste Woche noch was zu den Leistungsdaten nochmal sagen. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Bei der Vorstellung, die Google gemacht hat, bei dem Nexus Event. Ja. Google Calendar ist jetzt auch geupdatet worden, könnt ihr schon herunterladen, zumindest in den nächsten Tagen wird ihr die neue Version bekommen und da wird es auch Reminders von To-Do-Listen geben und auch Google Now und so weiter. Das wird alles zusammengepackt, auch bei Google Calendar sichtbar sein. Das war bisher nicht so. Das finde ich sehr, sehr gut und sinnvoll. Keine Ahnung, warum das wieder so lange gedauert hat. Ja. Also wenn man zum Beispiel in Inbox oder bei Google Now ein Reminder erstellt, also eine Erinnerungsfunktion, ja, dann wird die bisher nur bei Google Now abgespeichert und eben auf Inbox übertragen. Ja. Nun kann man das eben auch hin und her schaufeln oder was heißt hin und her schaufeln, wird automatisch in den Kalender eingetragen. Ja, wenn man den Google Calendar nutzt, den Original Google Calendar. Und auch mit To-Do-Listen wird das so sein. Also wenn man zum Beispiel bei Google Keep in der To-Do-Liste einen Zeitpunkt setzt, dann wird es auch in dem entsprechenden Zeitpunkt oder Tag eingetragen im Calendar. Ja, und somit hat man dann etwas mehr Überblick an einem Ort. Finde ich eigentlich ganz nützlich. So, dann komme ich jetzt zu den Community-Geschichten. Haha! Aber zum Beispiel was über das Cardboard vom Robert. Der schreibt nämlich, spätestens jetzt sollte man sich ein Cardboard holen. Endlich 3D-Panoramabilder mit Audio. Also da finde ich die Audiofunktion schon interessanter. 3D, ja, also hat schon Grund, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Aber das Cardboard auf jeden Fall ist ja eine schöne Sache. Und vor allem mit diesen Panoramabildern wirkt das natürlich ganz, ganz toll. Also wer das schon mal die Möglichkeit hat, das zu sehen, ja, der hat schon so ein paar Momente, ja, die er dann da sieht. Und auch für andere Sachen ist es sehr, sehr interessant. Aber es ist halt sehr, sehr speziell. Aber da das Cardboard eigentlich ja schon fast verschenkt wird, spricht ja eigentlich nichts dagegen. Eher, dass man dazu das geeignete Handy braucht. Also bei mir, für meinen Sony, das auch noch in einer Hülle steckt, wo man das nicht rausnehmen kann, gibt's kein Cardboard. Das passt. 8 Zoll Display, nein, gibt's kein Cardboard. Und ich glaube auch, das könnte meinem Genick doch wirklich Schaden zufügen, ja, wenn ich mir das Teil vor die Augen hängen würde. Also spätestens nach so einer halben Stunde hätte ich ein steifes Knick. Und nein, das will ich nicht. Also von daher ist vielleicht vernünftig, dass es so, ja, ich glaube bis 5,5 Zoll gibt's die. Ich glaube, größer macht es auch keinen Sinn. Danke, aber Robert, für diese Info. Und ich denke, es gibt sehr viele Cardboard-Fans, die werden sich jetzt besonders freuen drüber, über diese 3D-Panoramabilder. Mit Audiofunktion. Die hätte ich auch gern so, die Audiofunktion. Bei jedem normalen Bild, das ich mit der Kamera aufnehme. Das wäre wirklich schön. Ja, der CC2, ja, der Computer Club 2. Ja, da schreibt der Matt Spike: Hallo, hier mal eine Hörempfehlung. Alle, die sich erinnern können, werden langsam alt. Besonders für Rio, hör mal bei Minute 37 rein. Ich hoffe, das bezog sich jetzt nicht auf das Alt, ja, gelle? Also, ne? Hatte beim Hören sofort ein breites Grinsen auf den Lippen. Ja, genau, ich habe mir die Minute 37 angehört und das empfehle ich auch allen anderen Hörern. Ja, es gibt keine Podcasts. Ja, es gibt nur Netcasts, Audiocasts, ja, und so weiter. Ja? Der Mann weiß, wovon er redet. Und es ist auch logisch, wirklich. Ja? Wenn ihr Podcasts sagt, dann sagt ihr auch Tempos. Ja, und ich google das mal. Oh, und was weiß ich noch alles, ja. Oder das wäre genauso, wie man sagen würde, ah, ich gehe jetzt mal schellen, ja, wenn man tanken will oder sowas. Ja. Gut, ich habe übrigens den Computer Club 2 tatsächlich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, auf dem Radar. Aber irgendwann muss der aus meiner Feedliste geflogen sein, als ich mal einen Podcast-Client gewechselt habe und habe das total vergessen. Jetzt ganz im Ernst, danke, Matt Spike, dass du den Computer Club mal wieder erwähnt hast. Der wird sofort wieder in meine Podcast-Client-List reinkommen. Mensch, die haben 500 Folgen, ja? 500 Folgen Audiocast, Wahnsinn. Ja, da wird sofort auch hier auf meinen Client reinkommen wieder und da werde ich auch wieder regelmäßig hören. Ich habe das total verpasst. Ja, da muss ich, glaube ich, die letzten 100 Folgen oder so hören, die ich verpasst habe. Nein, mach ich nicht. Ist ein Chaos. Ja. Aber ich liebe Wolfgang Rudolf und Wolfgang Bucks Art, ja. Wie die da mal, die polarisieren ja total. Wahnsinnig, ja. Und vielleicht habe ich von denen auch so ganz unbewusst, ja, dieses ständige Polarisieren übernommen, ja. Ich entschuldige mich dafür, ja. Aber die können es schon besser als ich, ja. Also, die bringen einen zu Weißglut. Und vor allem, ich glaube, der Wolfgang Buck ist es, oder ist es so Wolfgang Rudolf? Ich verwechsel die immer. Ja. Der hat eine Art an sich, also das ist wirklich, die muss man lieben. Oder man hasst sie. Ich hasse und liebe sie. Das ist noch schlimmer. ja, ein Besitzerwechsel bei QuickPick. Das gibt Anlass zur Sorge. QuickPick wurde nämlich von Cheetah Mobile geschluckt. Das gilt auch für die Dateimanager-App, schreibt der Geosuno. Ja, ist QuickPick böse geworden, falls jemand, so wie ich, nicht rechtzeitig bemerkt hat, QuickPick wurde von Cheetah Mobile geschluckt. Das gleiche gilt für die Dateimanager-App. Die beiden Apps bleib ich vorerst bei den letzten Versionen der Originalentwickler. Ja, denn, wie gesagt, es wurde gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht. Mal gucken hier, ich gehe mal auf mobileflip.de, da steht was drüber. Ein chinesisches Unternehmen, Cheetah Mobile. Ja gut, das hört sich nicht unbedingt so an, als ob die jetzt böse geworden wären. Also da hätte ich mir schon eher Gedanken gemacht, wenn eine amerikanische Firma das übernommen hätte. war das nicht vorher eine amerikanische Firma? Egal. Auf jeden Fall gibt es aber auch bei Cheetah Mobile natürlich, ganz klar. Es ist auf jeden Fall etwas, was man wissen sollte. Ja. Clean Master wird da wohl auch darunter fallen dann. Auch das ist ein interessantes Ding. Ja, das habe ich auch nicht gewusst, dass es zu Cheetah Mobile jetzt gehört. Ja, die war früher unter dem Namen KS Mobile bekannt. Und ja, was soll man da sagen? Ich meine, es ist natürlich auf jeden Fall wichtig zu wissen. Ja, weiß zwar jetzt nicht, ob Cheetah Mobile unbedingt jetzt heißt, dass die böse geworden sind. Wie gesagt, da hätte es andere Bedenken oder Bedenken wären größer bei anderen Firmen. Ja, aber ja, man sollte es auf jeden Fall wissen. Für jemand, der seine Bilder nicht in China hosten will oder von einer chinesischen Firma gehostet haben werden will, der sollte vielleicht dann aufpassen. Ja, mir kommt es ganz recht. Aber naja, gut. Kann Google bitte nicht auch die Bilder in China hosten? Ich hab Angst. Computerreligionen sind eigentlich Firmenreligionen. Das möchte ich gerade mal anmerken. Der Robert, ich muss jetzt einen Nachnamen nennen, ich hoffe, dass es okay ist. Ist auch in schon gibt's ja Verwechslungen, ja. Ist jedenfalls so im Google Plus Profil eingetragen, mit dem er geschrieben hat, Robert Pfingsten aus der Süddeutschen von heute. Ich finde es lustig, Technik und Religion liegen manchmal nah beieinander. Schon vor mehr als 20 Jahren schrieb der Schriftsteller Umberto Eco. Ich bin fest davon überzeugt, dass Macintosh katholisch und DOS protestantisch ist. Für Apple-Nutzer sei der Weg in den Himmel vorgezeichnet. Sie müssten lediglich den leicht verständlichen Anweisungen des Unternehmens folgen. PCs glichen eher der Lehre der Calvinisten. Es gebe nicht den einen wahren Weg und nur wer die heiligen Schriften richtig interpretiere, finde Seelenheil. Und auch wenn sich das grotesk anhört, das ist eigentlich genau das, was ich auch denke, man kann es wirklich so sagen, das ist so, ja. Diese Computerreligionen, die eben in Wahrheit Firmenreligionen sind, das ist ja das Erschreckende daran. Die gibt's aber nicht erst seit Apple oder seit der Computerindustrie überhaupt. Ja. Die gab's auch vorher schon, wo es einfach zu einem Usus wurde, dass man seine Produkte bei einer bestimmten Firma kauft und dann ganz stolz drauf ist. Ein Beispiel dafür ist auch die Autoindustrie. Da gibt's Leute, dann kann man den größten Dreck anbieten. Hauptsache, die Marke, an die sie glauben, ist okay. Ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber gerade die deutsche Automobilindustrie, ja, ist so eine heilige Kuh. Ja. Da gibt's aus Japan Autos, die besser, wesentlich robuster sind, weniger Wartung benötigen, nie eine Panne haben, ja, die Hälfte kosten und eine unglaublich gute Technologie haben. Das alles wird weggewischt mit einem Satz: Deutsche Autos sind gut. Boom! Was soll man denn da noch sagen? Ja, das ist Glauben, das ist eine Religion. Aber wie gesagt, die sind firmenbezogen, nicht computerbezogen im Prinzip. Der Computer kommt von der einen Firma. Und dieser Firma, der ist man zugetan, ja. Und gerade bei Apple ist es im Computerbereich besonders ausgeprägt, natürlich. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ist es besonders ausgeprägt. Und ich finde es bis zu einem gewissen Punkt finde ich sogar gut, wenn man zu einer Firma oder zu einem Produkt, zu einem Computersystem auch steht. Nur es gibt einen Punkt, wo das Fansein zu Religion wird, ja. Und wer das jetzt nicht so dramatisch ausdrücken will, das sagt dann einfach statt Religion der Fanboyism, ja. Also wenn man zum Fanboy wird, das ist wie, da gibt's keinen Unterschied mehr zu so einem Gläubigen, ja, der einfach nur noch etwas gut findet, weil es eben das ist, woran er glaubt, ja, und dann helfen auch keine Argumente mehr, dann helfen auch keine Tatsachen mehr. Im Computer- und Technikbereich helfen auch keine technischen Daten dann mehr, ja. Da ist selbst ein Gerät, das lächerlich wenig Speicher hat, einen langsamen Prozessor, ja, eine antiquierte Grafikdarstellung, ein wirklich komisch anmutendes OS ist dann auf einmal das unbedingte Ding, das man haben muss. So ist das. Und deswegen hat Umberto Eco absolut recht gehabt, vor 20 Jahren schon. Denn genau das gibt's ja, drückt es ja aus. Nur die Frage ist, wer ist im Vorteil? Ist katholisch im Vorteil, ja, oder protestantisch? Also ist das eine System dem anderen überlegen oder nicht? Ja, das wird sich zeigen, weil die eine ist so, dem einen ist es so, der Glaube ist zwar stärker gefestigt, ja, aber wehe, da prescht was weg davon. Ja, dann zerfällt alles wie ein Kartenhaus und das ist schlimm. Bei den anderen, da kann dann noch jeder sagen, bei jedem Fehler, der gemacht wird, kann man dann noch sagen, naja gut, das ist Auslegungssache. Ja, so ist das. Gut, bevor ich das weiter vertiefe und mich noch im Kopf und Kragen rede, komme ich noch zu der Samsung-Kulanzreparatur. Da wurde nämlich, hat der Matt Spike sich bezogen auf den Audiobeitrag vom Alexander, der da gesagt hat, dass er nämlich Schwierigkeiten hat bei der Reparatur bei Samsung, wegen dem Root, wenn ich das richtig weiß. Ja, genau. Und da schreibt der Matt Spike, dass bei ihm das Samsung-Gerät repariert wurde, trotz eben des Nox 01 von W Repair, oder wurde dann von W Repair repariert, ist doch, habe ich das falsch verstanden? Egal. Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich so. Das kann ich auch, ja, sagen wir mal, aus zweiter Hand, ja, kann ich das sagen, dass es eben wirklich darauf ankommt, schon mal, wer das Handy überhaupt annimmt. Also, wenn ihr einen kulanten Händler habt und der nimmt das an, dann wird's in fast allen Fällen auch repariert, selbst wenn ihr es geroutet habt. Aber, und das hat wahrscheinlich der Alexander hier die Erfahrung gemacht, bei dem Münchner Servicepartner, ja, dass es dort abgelehnt wurde. Klar, wenn natürlich alles streng nach Interessen jetzt dieser Firma, also in dem Fall Samsung, abgehandelt wird, meistens eben bei den direkten Servicestellen oder öffentlichen Servicepartnern, direkten Servicepartnern, da wird dann sowas erst gar nicht angenommen. Ja. Aber glaubt's mir, wenn eine Firma, ein Händler das annimmt und schickt es ein, dann wird es nur äußerst selten von Samsung abgelehnt, wenn Root drauf ist oder so, also wenn es gerootet wurde. Ja, könnt ihr sicher sein. Das Problem ist nur, dass eigentlich der Händler ein gewisses Risiko übernimmt. Ja, und wenn nämlich Samsung diese Reparatur durchführt und die dann berechnet, weil es außerhalb der Garantie ist, wegen Root, dann sitzt der Händler unter Umständen auf den Kosten, wenn man es ganz genau nimmt. Aber das weiß natürlich auch Samsung und er weiß, dass der Händler dann ziemlich ungehalten wird. Und gerade bei den größeren Ketten wird da eigentlich immer mal ein Auge zugedrückt. Ja. Das ist eigentlich bei fast jeder Marke so, außer bei Apple. Ja, das muss man ganz klar sagen, weil Apple kann mit den Händlern etwas anders da umgehen. Und auch das weiß ich aus eben aus zweiter Quelle, ja, dass es so ist, dass man schon bei den geringsten Unstimmigkeiten von dem, was gegenüber was in den Garantiebedingungen steht, also so gut wie keine Chance mehr hat, ja, dass das Gerät repariert wird. Und da ist es dann auch so, dass die Händler auch größtenteils erst gar nicht probieren, weil sie eben kein Risiko eingehen wollen. Ja. Und das zählt auch für die großen Elektronikketten so. Also Apple, Kulanz vergessen. Einfach vergessen. Bei anderen Herstellern ist es eher so, dass bei einer großen Kette ihr mehr Chancen habt und dass da auch die Kulanz dann normal gegeben wird. Wir müssen ja alle auf ihr Image achten, ne? Außer eine Firma. Jetzt haben wir wieder genug in der Apple gehetzt. Entschuldigung, liebe Apple-User. Ich weiß, es gibt ein paar. Aber es ist halt schon so. Ne? Es ist schon, man kann schon Kritik an manchen Sachen äußern. Ne? Denk schon. So genauso wie ich Kritik geäußert habe, ja, um es jetzt wieder schön zu reden. Ne? vorhin an der Verteilungsstrategie von Updates oder von Funktionen auf Android. Keine Firma ist perfekt. Das eine wiegt schwerer als das andere. Und da muss dann eben jeder entscheiden, was für ihn wichtig ist und was nicht. Die App der Woche, um dann zum Schluss zu kommen für heute. Ja, die App der Woche ist ein Live-Wallpaper. TARDIS 3D Live-Wallpaper. Ja. Und was ist passiert? Ich habe eine super Erfahrung gemacht. Großes Lob an den Entwickler übrigens. Ja. Es war so, also ja, zunächst mal, was ist ein Live-Wallpaper, wo die TARDIS zu sehen ist mit unwahrscheinlich vielen Einstellungsmöglichkeiten, ja, Bewegung, Position, Hintergrund, alles könnt ihr einstellen, ihr könnt sogar einen eigenen Hintergrund erstellen und das Geniale ist, ja, Doppelklick auf den Bildschirm, die TARDIS verschwindet mit den entsprechenden Geräuschen, die man kennt aus Doctor Who und nochmal Doppelklick, dann kommt sie wieder zurück. Oder man kann sie auch in die Unendlichkeit entlassen, sie kommt nie wieder zurück. Ja, das geht. Ja, wunderbar. Und tja, ich habe sie schon auf dem Key gehabt als App der Woche und dann auf einmal kam ein Update. Das war, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen. Und dann habe ich dem Entwickler aber eine Mail geschrieben, ja. Und ich habe ihn als Cyberman beschuldigt, ja, was er mit Doctor Who gemacht hat, ja, er sei ein Cyberman, ja, was er mit dem Update hier verbrochen hat, unfassbar. Ja. Und der hat sich dann entschuldigt und hat mir versichert, er ist kein Cyberman, hat dann innerhalb von wenigen Stunden einen Patch bereitgestellt und die gefixte Version dann in den Play Store gebracht und siehe da, es hat wieder funktioniert. Also sehr, sehr schnell reagiert der Entwickler und also das war die beste Antwort, die ich vom Entwickler jemals erhalten habe. Ja. Themenbezogen, lustig und also wenn, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das tatsächlich ein Whovian ist. Ja. Das ist ein Whovian, definitiv. Und das macht mir der Mann schon sehr sympathisch. Ja. Die App selbst, wie gesagt, ein Live-Wallpaper, also eigentlich keine App jetzt direkt, kommt mit relativ wenig aus, ab Android 2.3 einsetzbar, empfohlen wird 1 GHz Prozessor oder schneller, sogar mit unter 1 GB RAM wird's noch funktionieren und man kann etliches einstellen, wie ich schon gesagt habe, auch so ein paar, ja, Specials, ja, Meteoritenschauer oder die eine Fliege, die ja Dr. Who immer trägt, ja, kann man durch den Raum fliegen lassen, ja, durch den Weltraum oder wo auch immer, ja, je nachdem, was für einen Hintergrund man wählt. 7 verschiedene Hintergründe sind jedenfalls schon dabei. Sound kann man natürlich auch einen abschalten. Es gibt ein Christmas Special jetzt, sogar mit Geschenkpaketen, ja, die durch die Luft fliegen. Und wer will, kann auch entsprechend verschiedene TARDIS auswählen. Wie ist die Mehrzahl von TARDIS? TARDISe? Ich weiß nicht. Also ich lasse einfach mal und denke mal, das ist so ein Begriff, wo Plural und Singular zusammen sind. Also er kann verschiedene TARDIS auswählen und ein besonderes, das habe ich mir dann auch gleich gegönnt, um die schöne Leistung dieses und die echt coole und nette freundliche Art von dem Entwickler zu honorieren, habe ich mir dann gleich die Bad Wolf TARDIS gegönnt. Ja, die kostet nämlich was. Also das Live-Wallpaper an sich ist kostenlos, könnt ihr auch voll und ganz nutzen. Es gibt keine große, da gibt keine Einschränkungen. Ja, nur die Bad Wolf TARDIS. Die könnt ihr unter dem Menüpunkt TARDIS Chameleon Circuit auswählen. Die kostet dann, ich glaube, 2,30 € oder 2,39 €. Ja. Aber die TARDIS vom 9. und 10. Doktor, die normale, bekommt ihr. Die 11. und 12. Doktor bekommt ihr. 11. und 12. Alternative Darstellung kriegt ihr. Und ein Halloween Special TARDIS kommt ihr auch. Das ist alles schon mit drin. Nur die Bad Wolf TARDIS. Die ist extra. Und die rotiert jetzt hier auf meinem Hintergrund schön rum. Ja. Übrigens auch schön, ihr könnt die X- und Y-Achsen aktivieren, so dass sich die TARDIS auch mitdreht, wenn ihr das Handy bewegt. Ja, auch das ist möglich. Alles machbar. Super Live-Wallpaper von Doctor Who-Fan. Absolut, das muss, ja. Und wie gesagt, ich habe mich davon überzeugt, der Entwickler ist kein Cyberman und auch kein Dalek. Und deswegen kann man die App getrost installieren. Oder das Live-Wallpaper. Damit sind wir am Ende vom Uncast für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf Google Plus einfach oben Uncast auswählen, dann die Community-Seite. Ja, geht ja jetzt ganz einfach in den neuen Google Plus Community-Seite zu finden. Und da könnt ihr dann Kommentare oder eigene Artikel eben verfassen. Ich freue mich immer wieder. Auch Audioartikel sind super toll. Ihr habt es schon gehört vom Matt Spike und vom Alexander. Ja, diese Beiträge finde ich richtig gut. Und wenn ihr auch da was machen wollt, nur her damit, schickt mir es. Ich kann zwar nicht garantieren, dass euer Beitrag veröffentlicht wird oder wann er veröffentlicht wird. Das muss ich dann halt immer gucken. Ja. Aber auf jeden Fall ist es gut. Und natürlich auch Kommentare könnt ihr auch gern audiomäßig aufnehmen und mir schicken. Und die werden dann auch in der Sendung, sofern es die Zeit zulässt, dann auch gespielt. Ja, und die ganzen Links und Informationen wieder, besonders wichtig diesmal, findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und euch bis nächste Woche. Tschüss! World.